Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Labazin. Wir blicken zurück auf das Jahr 2024. Heute sprechen wir über den März. Wir, das bin ich, der Aussichtsjedi. Und mit mir am Mikrofon ist der Mann, der durch den Monsun gegangen ist, um hier zu sein. Das Zeilenende. Glück auf. Viele Grüße von hinter der Welt. Ich habe den 27. März 2024. Es ist unglaublich, ich habe den 25.3. und dachte, ich siege hier mal und kann als Zweiter reden. Aber dann gönne ich dir die Genugtuung und fange an mit dem März. Im März 2024 ist Folgendes geschehen. Die FDP sabotiert die Ampelregierung absichtsvoll und planmäßig. Außerdem, 25.3. Die Deutsche Bahn und die GDL einigen sich auf einen neuen Tarifvertrag, der unter anderem schrittweise die Einführung der 35-Stunden-Woche vorsieht. Ziel des Arbeitskampfes war auch die Zerstörung der Demokratie, weil die Deutsche Bahn sich mal wieder so lange geziert hat, bis jeder CDU-Politiker, der wollte, mal wieder die grundgesetzlich geschützten Güter Streikrecht und Koalitionsfreiheit in Frage stellen konnte. Huhu. Nice. Ja, ne? Es ist ja fast schon eigentlich ist es künstlerisch wertvoll. Wann immer ein Streik irgendwo länger als 3 Tage dauert, kommt irgendwo so ein Jens Spahn daher und erzählt einem, dass irgendwie deutsche bahnkritische Infrastruktur ist oder sowas. Und kaum ist der Arbeitskampf vorbei, ist es scheißegal, ob die Bahn pünktlich ist oder nicht. Ja, das eigentlich Schlimme ist ja, dass wir ja heutzutage, es gibt ja auch Methoden im Arbeitskampf, die ja gar nicht mehr irgendwie zur Geltung kommen. Und man frage sich, warum. Denn es gibt natürlich auch die berüchtigte Aussperrung. Mhm. Das heißt, der Arbeitgeber kann auch sagen, ach, wisst ihr was, wir machen gar nicht die Firma auf. Ihr könnt einfach heute nicht arbeiten. Pech gehabt für euch. Das ist dann eine Methode gewesen, die ein Arbeitgeber machen konnte, wenn er quasi in einem Produktionsengpass oder Materiallieferengpass war und quasi gesagt hat, gut, wir hätten an dem Tag eh nicht so viel produziert und am nächsten Tag, also wir hätten quasi nur eine halbe Produktion gefahren. Das hätten Arbeitgeber früher gemacht, wenn dieser Fall eingetreten ist. Das hast du heutzutage gar nicht mehr. Und wir stellen uns die Frage, warum das wohl so ist. Oder vielleicht gibt es ja sogar Aussperrungen, wir bekommen es nur nicht mit. Also es kommt tatsächlich relativ selten vor, es kommt aber vor, aber es gibt ja auch subtilere Möglichkeiten. Also man kann ja irgendwie, wenn irgendjemand sich bekannt gibt, für eine Betriebsratswahl kandidieren zu wollen, dass man den noch schnell kündigt, bevor er das offiziell macht und solche Sachen. Es ist ja alles viel einfacher. Ja, nee, wir reden ja nicht von Einzelpersonen, sondern wir reden ja schon davon, dass eine Aussperrung die gesamte Belegschaft im Notfall dann ausgesperrt hätte. Ja gut, da gehen Unternehmen einfach mit längeren Zeithorizonten mittlerweile vor und sagen dann einfach, dass sie diverse Werke schließen wollen und verraten dann einfach nicht welche, damit in der Hoffnung, dass die sich untereinander zerfleischen, dass das eigene Werk erhalten bleibt. Das ist ja alles viel einfacher und viel subtiler. Ja, definitiv. Außerdem macht man keinen Profit, wenn man Leute ausschließt. Ja, genau, das ist der Punkt. Früher hättest du halt an der Stelle einfach die Produktion von 2 Tagen auf 1 Tag gelegt, hättest ein bisschen mehr Akkord gemacht oder sonst irgendwas und dann wäre das Problem gelöst gewesen. Aber so dieser Arbeitskampf in die Richtung findet ja quasi gar nicht mehr statt. Das ist ja schon auffallend. Ja, das ist tatsächlich auffallend, aber die Aussperrung ist halt, wenn du nicht in verelendende Zustände des Manchester-Kapitalismus zurück möchtest, dann ist der Arbeitgeber halt auch nicht mehr so mächtig, wie er es gerne hätte. Ja, aber man muss halt einfach mal mehr Adam Smith wagen, weißt du? Du meinst mehr Moralität unter Wirtschaftsführern und mehr an das halten, was in der Bibel steht? Ja, aber auch mehr unsichtbare Hand, die ständig irgendwen abwatscht. Ach so, ich bin sehr für unsichtbare Hand, solange sie Christian Lindner links und rechts eine mitgibt. Ja, also kommen wir mal zum 27. März, um diese Folgen nicht so lang zu machen. Am 27. März, 41 Nobelpreisträger veröffentlichen einen an die führenden Politiker der Welt gerichteten Aufruf. Darin fordern sie, die Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Invasion massiv zu steigern, die demokratische Opposition in Russland, deren Rolle bei einer möglichen Regierungswechsel entscheidend sei, zu stärken und die russische Präsidentschaftswahl nicht anzuerkennen. Ach, in Russland ist ein neuer Präsident gewählt worden. Ja, zum fünften Mal. Wer hat gewonnen? Wladimir Wladimirovich. Hatte der Gegenkandidaten? Ja. Verrückt. Also laute so Sockenpuppen halt. Okay, also um Gerd Schröder zu zitieren, Russland ist eine lupenreine Demokratie. Ja, die einen sagen so, die anderen heißen halt nicht Gerd Schröder. Ach so, okay. Gerd Schröder ist kein Experte für Russland. Na, Gerhard Schröder ist auf jeden Fall keiner von den 41 Nobelpreisträgern. Das stimmt. Und unter diesen 41 Nobelpreisträgern waren tatsächlich alle möglichen Preise, also sowohl Physik als auch Literatur, als auch Wirtschaft, als auch Chemie, Medizin und so weiter. Also es waren tatsächlich dann doch ein paar mehr. Mhm. Aber jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, was wissen 41 Nobelpreisträger schon? Also wenn man Linus Pauling als einen davon nimmt, der das übrigens nicht unterschrieben hat, aber Linus Pauling hat ja dann irgendwann auch einen Nobelpreis bekommen und hat danach eher nicht mehr so viel Rühmliches in anderen Bereichen getan. Ja, Linus Pauling hatte sogar, glaube ich, zwei Nobelpreise, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte. Und dann ist er in die Schwurbelecke abgerutscht. Wollte gerade sagen, möglich, dass es sogar zwei waren, aber für Vitamin C hat er keinen bekommen. Ja, das hat er dann versucht. Ich meine, er ist ja auch nur durch Vitamin B dann danach weiter durch die Presse gewandert. Ja, wofür hat er den denn eigentlich dann bekommen? Für Vitamin A? Man weiß es nicht. Naja, Fakt auf alle Fälle ist, ja, es gibt wohl tatsächlich die führenden Köpfe, die reden dann wohl auch untereinander miteinander. Mhm. Also die sind auch an unterschiedlichen Universitäten und Instituten zugange und trotz allem schaffen sie es irgendwie zusammen darüber zu reden, dass das mit Russland einfach nicht so toll ist. Wenn wir jetzt sehen, dass der Orangenmann scheinbar einen ganz anderen Plan verfolgt. Ja. Bleibt spannend. Ja, man muss sich auch mal vor Augen machen, dass die AfD ja immer noch von sich gerne erzählt, dass sie eine Professorenpartei ist, aber offenbar nicht die Partei dieser Professorinnen und Professoren, die da Dinge gesagt haben. Naja, ich glaube, die Anzahl der Nobelpreisträger in der AfD hält sich in Grenzen. Wenn wir mal diesen EU-Preis für Frieden abziehen, weil... Die AfD lehnt die EU sowieso ab, also ist die nicht mitgemeint. Genau, das ist quasi der innere Reich-Ranitzky der AfD. Wir lehnen diesen Preis ab. Genau. Gut, also haben wir geklärt. Ja. Keine Nobelpreise für die AfD. Immer. Keine Nobelpreise für die AfD. Immer. vorwärts immer. AfD-Preise nimmer. So, wir fassen zusammen. Wir fassen zusammen. Es war wieder ein bekloppter Monat. Ja. Wollen wir mal uns den nächsten Monat anschauen? Ja, aber das in der nächsten Folge dann. Wunderbar. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss.